Ausgabe. Abraham saß nah am Abhang und sprach gar sangbar zaghaft langsam. Mannhaft kam als dann am Waldrand Abraham als gar sagbar irgendwer ankam und sagte: Was ist dein Problem, Abraham? Warum stehst du immer so nah am Abhang? Willst du dich umbringen? Willst du dich umbringen, Abraham? Oder warum stehst du so nah am Abhang? Der alte Barde, dass der Waldesrand es halte. Klagen kamen da die Knappen, Banner tragend, ihnen prangte der. Das ist das Problem. Lass nochmal neu anfangen. Ich hab wieder keinen Bock auf diese Scheiße, dass du hier ständig mir reinredest und ich dir, das ist scheiße. Wir haben heute wieder Skype. Weißt du, du hast eben und was ist einfach Uncooles nicht gemacht. Es ist einfach nicht dasselbe. Und ich habe nebenbei halt was Cooles reingesprochen. Ja, aber es ist einfach nicht dasselbe. Wenn wir uns gegenüber sitzen, dann sehen wir uns, dann haben wir irgendwie, da ist eine gewisse Körperlichkeit einfach da. Da ist eine gewisse Feuchtigkeit einfach in der Luft. Und hier ist es immer so, du fängst irgendwas an, dann rede ich rein, dann redest du rein. Dann ist das wieder, ich habe Mathe ich hasse nicht gemacht. Skype. Hast du Physik? Kann ich Physik bei dir abschreiben, bitte? Ich habe ohne Witz, ich habe Physik nicht gemacht. Ich habe Bio nicht. Weißt du was? Wir hören nochmal. Ich mache mal einen Videoanruf. Nein, wir machen keinen Videoanruf. Das klappt nicht, weil das ist komplett versetzt und es ist noch eine weitere größere Problematik. So, wir machen es ja nochmal so. Mega uncool. Wieso denn? Okay. Das ist doch nicht so uncool. Herzlich willkommen zu Das Podcast-UFO mit einem. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu Das Podcast UFO. Sie hören heute ein musikalisches Intro, vorgetragen von Chef Antesco und Florian Webbel. Warte, wie fangen wir an? Es ist halt schwierig mit dem Delay, es ist total schwierig gerade. Es ist extrem schwierig. Ja. Okay, 3, 4. Leute, während Florentin noch nonchalant im Hintergrund weiterspielt, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Das Podcast UFO. Heute dabei Knaller Gags, unsere tolle neue Rubrik, das Spektakel von Ich glaub, mich tritt ein Pferd und Florentin mit seinen tollen Gitarrenstücken die Sendung bereichern. Ich freue mich. Ich bin manchmal, du sagst nonchalant, aber ich bin tatsächlich relativ häufig mehr chalant, als man denkt. Man sieht mich und denkt, oh, das ist ein ziemlich nonchalanter Typ, aber innerlich bin ich chalant wie die Sau. Wir machen heute mal Skype mit Videoanruf, weil wir finden, Skype mit Ton hat schon so gut geklappt. Da müssen wir noch ein bisschen was drauflegen, die Bandbreite noch ein bisschen mehr strapazieren, ein bisschen breiter machen, die Bandbreite. Die ist jede noch nicht Woche ein Stück schmal. Besser. Jede Woche schmal. Ein Stück besser, das ist unser Credo. Du trinkst einen Tee, sehe ich gerade, in deiner tollen Wohnung. Kannst du mal ganz kurz mir deinen Fisch zeigen, wo der ist? Den will ich gerne mal sehen. Ohne Scheiß, geht auf gar keinen Fall. Dann muss das Interface, wie soll das gehen? Du bist mit dem exakt gleichen Setting angeschlossen wie ich. Nee, ich habe einen Laptop. Du weißt, dass es nicht funktioniert. Ich zeig dir mein Schwert. Komischer Euphemismus, aber hier, guck mal, siehst du mein Schwert da hinten? Hier, wie es am Schreibtisch steckt. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Sieht gut aus, ne? Schön, du wohnst schön. Was ist denn das für ein Kabel, was über deiner Tür hängt? Das ist das Ethernet-Netzwerkkabel, das, falls das WLAN abbricht. Das Telefon, ich bin hier eingezogen Telefonmast, der genau das Starkstromkabel, das die Stadt mit, mit dem Kraftwerk verbindet und es genau durch dein Wohnzimmer führt. Ich bin hier eingezogen und habe gesagt, wenn ich einmal eine Runde StarCraft spiele und die Internetverbindung bricht ab, dann lege ich mir ein fucking Kabel durch die Wohnung in meinen Rechner. Und genau das ist passiert. Und seitdem ist es auch nicht besser geworden. Was war StarCraft nochmal genau von den ganzen Spielen, die es da jetzt gibt? Es ist ein, StarCraft ist das mit diesem kleinen ist nicht so nee, was ist denn dieses wirbelige Spiel? Dieses wirbelige Spiel, wo du diese ganz vielen kleinen Wirbel hast. Diese ganz vielen kleinen wuseligen Beyblade. Menschen. Diese ganzen kleinen wuseligen Menschen, die da irgendwie so sich abfacken. Also ganz viele von oben so eine Draufsicht. Ist das Dota? Könnte schon StarCraft sein. Ja, könnte StarCraft sein. Also StarCraft 2 sind mehr Figuren als Dota 2. Ich trinke hier, guck mal, ich habe hier einen Was ist denn Krug. Das für ein Gesöff? Das ist Schwippschwapp. Das ist Schwippschwapp Zero. Habe ich mir heute mal gegönnt. Ich dachte, aber es gibt auch Cola. Es gibt auch Mezzomix, es gibt auch Spezi. Wir sind gar nicht in der Lage, dass wir uns immer da rausreden müssen. Wir können knallhart Schleichwerbung machen. Aber ich muss tatsächlich sagen, von diesen ganzen Zero-Produkten finde ich diese Cola-Orange-Mischgetränke noch am besten. Ich finde, da schmeckt man es nicht so raus, den Unterschied. Weil bei Cola oder so, Fanta, gerade Sprite ist, finde ich, sehr hart. Da kommt der Süßstoff sehr raus. Aber bei diesen Mischgetränken, finde ich, da klappt es noch am besten. Ja, ich ist jetzt, meine Meinung. Ich wollte heute eigentlich das Thema Behaglichkeit anbieten mal. Einfach, weil ich mir dachte, komm, ich habe mir mal hier, siehst du das, ein Glas mit Eiswürfeln gemacht. Einfach, weil ich es kann. Ich habe auch Eiswürfel, aber die sind schon geschmolzen. Und man kann sich einfach, Eiswürfel sind exakt geil. Ja. Also, es gibt geil, es gibt zu geil und es gibt nicht so geil. Tro. Aber also wirklich, also Eiswürfel sind komplett durchdacht, komplett gut, funktionieren auf allen Ebenen, in Getränken. Kann man so sagen. Und tatsächlich, ich habe in München, in der WG, in der ich gewohnt habe, die erste WG, da war echt mein Mitwohner hat gesagt, ist mir scheißegal, wenn uns die Milch ausgeht, das Mehl ausgeht, das Einzige, was wir immer haben müssen, sind Eiswürfel. Wenn du dir Eiswürfel nimmst, füllt das Wasser nach, damit wir immer Eiswürfel haben. Das war die oberste Priorität und es hat tatsächlich mein Leben einfach massiv gebessert, immer Eiswürfel zu haben. Ja. Normalerweise sagt man sich, oh, jetzt ein Kaipi, jetzt ein American Summer, jetzt ein White Russian oder was auch immer, jetzt irgend sowas haben, aber dann muss man erstmal wieder 8 stundenlang sich ins Bett legen, um auf die Eiswürfel warten. Das ist auch diese Geschichte, die Olli Schulz immer erzählt, dass er halt nur einen Luxuswunsch hat, und zwar eine Eiswürfelmaschine im Kühlschrank zu haben. Und dann habe ich mal geguckt, ob es das auch, weil diese Maschine, die da drin integriert ist, muss es ja auch separat kaufbar geben. Und die gibt es separat kaufbar, ist aber wahnsinnig teuer. Die kostet irgendwie 500 Euro oder so für eine Maschine, die Eis gefriert und es so ein bisschen klein macht. Aber das würde ganz gut zu deinem Lebenswandel passen. Ich habe das Gefühl, du betrittst gerade so eine neue Lebensphase. Ne? Man macht ja immer so Lebensphasen durch und man sagt ja so in Siebenern. Ne? Das Leben verändert sich immer alle sieben Jahre. Das ist interessant, so. 0 bis 7 bist du Kind, dann 7 bis 14 ist so Anfang Pubertät, Erwachsenwerden. 14 bis 21 ist dann nochmal so richtig Hardcore Erwachsenwerden. So, und spricht dann übrigens auch genauso für unsere Folgen. Also wir haben auch, die ersten 7 Folgen waren noch sehr kindlich. Danach war es ein bisschen pubertär, experimentell. Wir sind uns gegenseitig auf den Sack gegangen. Wir waren sehr Stimmungsschwankungen. Die Folgen waren sehr schwankend. Viele Peniswitze, viel Akne auch. Also man hat es nicht gesehen, weil wir im Podcast sind, aber wir haben unfassbar Hautprobleme gehabt zu der Zeit. Und dann ging es halt, mittlerweile geht es ein bisschen bergauf. Wir werden so ein bisschen erwachsener. Genau, und du bist jetzt gerade 21 Jahre alt geworden. Das heißt, für dich beginnt eine Happy neue Tür. Happy Birthday to me. Und deswegen geht eine neue Lebensphase los. Und ich bemerke das so ein bisschen. Ne? Ich kenne dich jetzt schon, glaube ich, seit 2,5 Jahren. Und ich merke schon, da tut sich was im Karton. Da langsam beim Stefan. Da verändert sich was an meinem Körper. Da die ersten Haare fangen an zu sprießen, wo vorher keine waren. Ja, das ist Steffen echt so. Ich habe unsere Maskenbildnerin unserer Sendung, wo wir arbeiten für, die hat nämlich gesagt, dass mir ein Bart stehen würde. Und wenn jemand sagt, wenn jemand sagen kann, dass dir etwas im Gesicht steht, ist es die fucking Maskenbildnerin. Die muss es wissen, das ist ihr Job. Das ist so, als wenn ein Feuerwehrmann zu dir sagt, deine Wohnung fängt, steht in Flammen. Steht in Flammen. Ja, das ist in etwa das Gleiche. Sie kennen sich aus, wunderbar. Hätte ich jetzt nicht so gesehen, aber von mir aus, ich vertraue Ihnen. Überall schreiende Menschen, überall Blut. Ja, und genauso ist das mit einer Maskenbildnerin. Wenn sie dir sagt, das steht dir, seitdem habe ich einen Bart. Also seitdem habe ich einen Bart. Könnte aber natürlich auch beißende Ironie gewesen sein, Stefan. Damit musst du immer rechnen. Ja, aber ich kann mit Ironie, glaube ich, ein bisschen umgehen. Apropos Lebenswandel. Das ist so, wenn du das unbeliebte Kind aus der Schule auf deine Party eingeladen hast und gesagt hast, hey, bereit doch mal ein Gedicht für Nina vor vielleicht. Für Stefan vor. Würde sich doch freuen. Für Stefan vor. Lest doch Stefan mal auf der Party ein Gedicht vor, da würden sich alle freuen. So. Das sind dann die Art von Ratschlägen, die man dann nochmal kritisch hinterfragen sollte. Und genauso die Maskenbildnerin, die sagt so, hey, sag mal, so ein Scheitel und so ein Schnurrbart wird dir total gut stehen. zu ihrer Kollegin. Das ist der wichtige Punkt. So, da des Kaisers schöne Kleider. Zieh doch mal einfach gar nichts an, sagte die Kostümbildnerin. Und ich tat es. Märchengags. Warum nicht? Ich weiß nicht. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Obwohl mein Märchengag letztens extrem schlecht angekommen sind. Die Leute hassen Märchen. Märchen sind nicht mehr zeitgemäß. Aber welcher denn? Welchen meinst du denn? Ich wünsche mir einen. Du kannst es nicht so im Raum stehen lassen, mein Gag von damals, wenn du dann einfach. Ich will ja nicht über gelöschte Gags sprechen eigentlich. Irgendwann bringe ich mal ein Buch raus mit allen Tweets, die ich gelöscht habe. Einfach um zu sehen, was ich euch eigentlich erspart habe die ganzen Jahre. Ne? Man sagt ja immer, oh toll, ja, aber wenn ihr mal wüsstet, was da eigentlich wirklich in den Untiefen meiner Gag-Dokumente sich verbergen würde, da würdet ihr kreischend aufschreien. Es sind ja nur die schlechten Gags in Augen aller, also in der Geschmacksrichtung eines Konglomerats. Vielleicht trifft es manche Menschen ja total ins Humorzentrum. Deswegen ist es ja bei Spotify auch immer so interessant, dass nicht unbedingt die Top 3 der beliebtesten Lieder einer Band oder eines Acts unbedingt die besten sein müssen, die dir jetzt am besten gefallen. Also muss man sich eigentlich immer alle Lieder von allen Alben anhören. Aber ich finde, es ist eine schöne Metapher, weil auch die schlechten Seiten seines Charakters zeigt man ja oft nur wenigen Menschen. Wohingegen die guten Facetten zeigt man ja allen. Also meine schlechten Gags kriegen wirklich nur meine Hardcore-Fans mit, die ständig an meiner Timeline hängen und alle 3 Sekunden. Aber da sagst du so eine Darsteller-Künstler-Art raus, weil die meisten Leute können sich ja gar nicht entscheiden, wann sie ihre gute, wann sie ihre schlechte Arten zeigen. Charakter. Doch, man kann natürlich schon, wenn man mit einer anderen Person zu tun hat. Da musst du aber so reflektiert sagen, sein, zu wissen, was deine schlechten Charaktereigenschaften sind. Man setzt halt eine Maske auf. Ja. Nein, ich glaube, einfach sagen wir, nicht zu verstellen, glaube ich, holt schon deine schlechten Charaktereigenschaften raus. Dass du halt anfängst, sich nicht zu verstellen, Dinge anders zu darzustellen. Dann gehst du von dir aber so aus, dass du die unverstellt schon mal ein Riesenarschloch bist. Und ja, du wirst dich ja nicht verstellen, um noch größeres Arschloch zu sein. Natürlich bist du das größtmögliche Arschloch, wenn du dich am wenigsten verstellst. Was glaubst du? Weil du würdest dich ja natürlich nicht so verstellen, dass du ein Arschloch bist. Doch klar, ist doch logisch. Glaubst du, der Durchschnittsmensch ist ein Arschloch? Also das rohe Mensch, sagen wir, der rohe Mensch, an dem noch nicht irgendwie sozial gefügemäßig durch Gruppendynamik was verändert wurde. Glaubst du, der Durchschnittsmensch ist einfach ein extremes Arschloch? Ja, ich glaube, es gibt aber auch Facetten des Arschlochseins, die erst durch Kultur und Anpassungsfähigkeit erfasst werden. Ah. Aber an sich ist es schon mal ein Arschloch auf jeden Fall. Ich hätte nämlich was echt Lustiges gestern gesehen auf Galileo. Ich habe mal wieder bei Galileo reingesappt, dachte ich mir, ey, kannst du mal geile Wasserrutschentests noch mal reinziehen? Und dann haben die mal was Tolles gemacht. Die haben wirklich so eine Parallelgesellschaft besucht. Von Arschlöchern, wo sich 100 Arschlöcher Deutschlands einfach zusammengezogen haben und gesagt haben, wir leben in einem großen Arschloch-Konglomerat. Wie muss die Welt aussehen? Ja, genau. Nennt sich Bielefeld. Könnte man jetzt einen Gag machen, sowas. Könnte man machen. Aber habe ich nicht Gott gemacht, sei Dank haben wir den nicht gemacht. Dieser lokale Humor passt einfach nicht in den Podcast. Jetzt könnte man sagen, Bielefeld gibt's nicht. Das ist echt, Leute, die sagen, das Bielefeld gibt's nicht. Das ist das Uncoolste der Welt. Die sollte man einfach, das sind genau die gleichen Leute, die auch zumindest sagen. Weiß ich nicht. Jedenfalls ist es so, Galileo hat so eine Alternativgesellschaft besucht, so eine Utopia-mäßige Gesellschaft und deren Experiment war halt, dass sie ohne Regeln leben. Dass ganz viele Menschen da leben, ohne Regeln, es keine Regeln gibt. Und ein Großteil dieses Beitrags ging dann darum, einen Mann zu zeigen, der an einem Feuerwerk teilgenommen hat. Also ganz viele Menschen leben in einer Gesellschaft, es gibt keine Regeln. Und ich fand es interessant, was machen Menschen in einer Gesellschaft, wo es keine Regeln gibt? Die Antwort, Feuerwerk. Den ganzen Tag ein Feuerwerk. Solange bis sie ihre Ressourcen aufgebraucht haben, gibt es jeden Tag Feuerwerk. Würde ich aber auch machen. Und dann fand ich, gab es da diesen durchschnittlichsten, repräsentativsten Menschen, der einfach so eine Beutel hochgehalten hat, wo ganz viele diese kleinen Feuerwerkskörper drin sind, diese kleinen Pyramiden, wo Sachen rauskommen. Weiß nicht, bist du ein Knallfreak an Silvester? Ich bin total drin. Ich habe genau auch. Vorstellung. Ja, Chicago. Und dann gibt es halt diese kleinen durchsichtigen Beutel, wo dann irgendwie die Knallfrösche drin sind und die kleinen Feuerteufelchen. So halt diese ganz süßen Kindersachen. Und er hatte diesen Beutel und hat der Journalistin gefragt, was machen Sie denn jetzt mit diesem Beutel voller Knallkörper? Und es war halt diese Gesellschaft ohne Regeln. Also das Rulebook lag im Papierkorb, kann man sagen. Und er hat diesen Beutel genommen. So wie bei Stefan Titze zu Hause, ja. Und er hat diesen Beutel genommen und einfach ins Feuer geworfen. Und dann dachte ich mir auch so, okay, geil. Der Mensch ohne Regeln schmeißt ein Paket voller Kinderknallkörper offensichtlich einfach ins Feuer. Du brauchst auch Regeln erst nur ab dem ersten Arschloch. Bis zum ersten Arschloch geht alles gut, aber je größer deine Gruppe wird, irgendwann kommt einfach ein Arschloch random dazu und dann brauchst du Regeln. Alter, Hanno, ernsthaft. Du kannst nicht schon wieder die Leiter klauen, das kann nicht sein. Und dann brauchst du Regeln. So, die Leiter kriegt Dienstag immer Johanna. So, das funktioniert einfach nicht. Du brauchst Regeln. Wann verstößt du gegen Regeln? Naja, was heißt Regeln? Was war die krasseste Regel, gegen die du schon mal verstoßen hast? Ich bin schon in diesem Interview-Modus drin, merkst du gerade? Weil ich mich auf diese Folge wie ein Interview vorbereitet habe. Oh, Spoiler! Ich sag nicht mehr! Spoiler! Du darfst nicht spoilern. Aber wir können ja sagen, dass ein Gast abgesagt hat, spontan. Weil er bei einer cooleren Sendung ist, zu Gast heute. Das kann man sagen. Ich gehe ab und zu bei Rot über die Ampel. Weil ich manchmal auch gerne Regeln brechen möchte. Wurde es schon mal erwischt? Als ich noch studiert habe, einer unserer Philosophie-Master, der uns, der so uncool. Dozent war, der Master. Alles, was du aus diesem Studiengang erzählen kannst, ist uncool. Master Roman. Und der hat uns gesagt, dass er mal nachts in München unterwegs war und da war dann, die Ampeln laufen dann immer noch weiter und dann war die Ampel rot und einige Leute standen vor der roten Ampel, obwohl überhaupt kein Auto weit und breit zu sehen war. Und es kam weit und breit kein Auto, aber die Leute standen trotzdem an der Ampel. Und dann kam er zu den Leuten und hat gesagt, es waren offensichtlich Touristen, dann hat er gesagt, don't do that, only Germans do that. Und dann ist er über die rote Ampel gegangen. Und das war so der Badass-Move. Und natürlich alle Philosophiestudenten sagen, dafür habe ich Philosophie studiert. Yay. Genau für diesen coolen Moment. Yes! Dafür. Und dass ich im Unterricht eine Baskenmütze tragen darf und Rotwein trinke. Yes, endlich. Und dann dachte ich mir, da ist schon irgendwas dran. Wie weit sollte eigentlich blindes Regelgehorchen gehen? Und ich bin jemand, der einfach Regeln gehorcht, liebend gerne. Der einfach sagt, rote Ampel, nö, muss ich nicht übergehen. Ich muss ja nicht sein. Und dann lieber warte. Aber manchmal versuche ich auch absolut, die Regeln zu brechen. Ja, aber Regelbrechen ist manchmal halt auch dumm. Also wie dieser Beitrag halt zeigt, dass wenn Menschen keine Regeln haben, sie einfach so ein Feuerwerksding einfach in die Flammen werfen. Das ist natürlich der, und überall das ist der stehen Menschen, das ist halt in der Menschenmasse. Das ist der Super-GAU, ja. Der ist einfach dämlich. Menschen sind dann einfach vielleicht dumm. Vielleicht brauchen die Regeln, um so ein bisschen ein strukturiertes Leben zu führen. Bist du ein Regeltyp? Welche Regel hast du schon mal verstoßen? Ich bin auch mal über rote Ampel gelaufen. Das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich. Da sind dann die Polizisten hinter mir hergelaufen, weil ich Kopfhörer im Ohr hatte. Oh ja. Weil ich Kopfhörer im Ohr hatte, habe ich nicht gehört, dass sie hinter mir hergelaufen sind. Und ist so eine wilde Verfolgungsjagd mit Blaulicht entstanden. Die größte Straftat, die wir hier getan haben. Wir sind echt. Aber da können wir noch mal über unser Thema der Sendung reden: Versäumnisse. Weil ich glaube, ich habe so massive Steuerversäumnisse. Wollte jetzt noch ja. irgendwie die Kurve oh, kriegen. Ja, auch noch. Ich auch. Ich glaube, ich bin massiver Steuerhinterzieher, ohne das zu wissen, weil ich es einfach nicht durchblicke. Wir beide, wir arbeiten irgendwie frei, Mischung aus frei und fest und sind Studenten, du nicht, ich schon und weiß nicht genau, was da gerade läuft und ich weiß auch nicht, wie viel ich arbeiten darf. Und ich glaube, alles sieht einfach alles schief. Ich glaube, es wird mal einen großen Moment in meinem Leben geben, wo ich einmal ganz laut sage, ach so, das wusste ich aber nicht. Und dann direkt ins Gefängnis gehe. Instant. So genau nachdem ich diesen Satz gesagt habe. Irgendwann sagt, entschuldigen Sie, Herr Günther, das ist Ihnen schon klar, dass Sie Steuern dass Sie nicht zahlen, Günther heißen, sondern was? Will. Was? Ja. Das ist mir neu. Ja, dann, ja, okay, dann ab jetzt zahle ich Steuern. Okay, ab jetzt mache ich's. Und glaube ich, das wird nicht gut enden. Also gar nicht. Aber zum Beispiel Versäumnisse, so eine gewisse Kleinkriminalität muss man ja schon an den Tag gelegt haben. Ne? Ich habe letztens mit meiner Mutter geredet und es ist ja ganz toll, dass sich irgendwann diese ganzen erzieherischen Maßnahmen in Luft auflösen. Und also natürlich, wenn dein Kind was anstellt und ein Verbrechen begeht, dann musst du das natürlich ausschimpfen und sagen, das geht nicht. Aber natürlich aus einer erzieherischen Metaperspektive kann man sagen, es ist schon eine gute Erfahrung, wenn ein Kind auch mal geklaut hat und erwischt wurde. So. Das heißt, jeder sollte mal ein bisschen Kleinkriminalität betreiben, aber in dem Moment musst du natürlich dagegen sein. Aber das hat meine Mutter so gemacht, so von wegen, ja, ich glaube, das war schon okay, dass jeder von euch mal so ein bisschen irgendwie mit dem Gesetz aneinander geraten bist. Außer dir, Florentin. Du hast ja nie was angestellt. Bei dir haben wir ein bisschen Angst, dass es irgendwann zu doppelt deine Mutter zurückkommt. Gesagt hat, dass ich so uncool war, dass ich selbst meiner Mutter zu brav war. Wo ich sagte so, okay, mega Diss einfach. So ja, wir haben mal, wo wir gerade bei Dingen, also ich habe auch nie sowas gemacht. Und einmal habe ich halt so eine Gummischnur, so eine extrem harte Gummischnur, von der einen Straßenseite über die andere gespannt. Das sind die coolsten Geschichten, fangen mit einer extrem dünnen Gummischnur an. Mit einer extrem harten Gummischnur. Also das ist schon huiuiui. Und die habe ich von einer Straßenseite über die andere gespannt, dass man die nicht gesehen hat. Und hast du ein vierjähriges Mädchen geköpft? Alter, und Fahrradfahrer werden einfach geköpft worden. Ja, klar. Und da dachte ich mir dann irgendwann, okay, gut. Also es ist weder lustig, noch irgendwie bringt es die Gesellschaft weiter. Es ist nicht wirklich ein Graffiti, wo irgendwie was draufsteht, wie man die Welt verbessern kann. Es ist einfach ein uncooler Prank, der tödlich enden kann. Und da habe ich es einfach wieder eingerollt und dachte mir, ja, damit habe ich, glaube ich, alles aufgeholt. Aber jetzt ganz kurz, sag mir bitte, wie viele, also versuch es auf die Minute oder Sekunde genau zu benennen, wie lange hing diese Schnur? Wie lange hat es gedauert, bis sie da dachte? 1 Minute 37, dachte ich mir. Eine Minute, wo einfach klein Stefan in seinem wahrscheinlich viel zu großen Anorak mit Ohrenwärmern steht da draußen an der B822 irgendwie in Neubruck und denkt sich, ist es der beste Prank der Welt oder der schlechteste Prank der Welt? Und weiß nicht, ob er sich jetzt feucht hinlachen soll, steht aber wahrscheinlich direkt daneben, sodass jeder sofort merkt und denkt sich dann irgendwann, der steht nee, direkt was, daneben mit so einem großen Achtung Schnurschild. Ganz kurz, wir überlegen ja immer, was wir für unseren YouTube-Channel machen würden, aber das würde ich gerne machen. Einfach nur Stefan Titze zeigen, wie er so eine Schnur aufbaut, dann eine Minute 37 wartet und dann wieder abbaut. Und das einfach, das war's. Das war das erinnert Ganze. Mich auch gerade so irgendwie an deine Mega-Prank. An deine erste April-Geschichte, wo du halt diese gebrochene Scheibe an den Ofen geklebt hast oder und es auch wieder abgemacht hast. Ja. Wir sind diese einsteigenden Ereignisse in unserem Leben. Das ist so uncool. Das sind diese Pranks, wo man dann denkt, oh. Aber wir waren anscheinend damals schon so reflektiert, dass wir wussten, dass es nicht lustig wird mehr. Wir wussten, das wird nichts mehr. Wir kriegen die Kurve nicht mehr, haben es gelassen. Ich freue mich wirklich auf den Moment, wenn ich im Sterben liege und mein Leben an mir vorbeizieht. Und Momente wie, ich kratze den Prank-Nagel wieder von der Scheibe ab, ohne dass der Prank funktioniert hat. Das sind die Momente, schamvoll, einfach wieder die Mausefalle wieder aufklappen und entschärfen und sagen, wo denn, ich glaube, Oma hätte ich es doch nicht ins Bett legen sollen und wieder gehen einfach. Das genau. sind die Momente, wo dann dein sich immer dein blasser Leichenkörper noch rot wird vor Scham. Ja, genau. Ja, genau. Und nicht so ein leichtes Lächeln auf die Breite macht. Ich glaube, Scham wird die letzte Emotion meines Lebens sein. Wird Scham sein. Und interessantes Thema, Beerdigung. Wie machen wir unsere Beerdigung? Vielleicht mal nächste Folge. Nee, übernächste Folge. Wir haben nächste Folge den Gast. Aber Beerdigung schreibe ich mir auf gerade. Das ist ein interessantes Thema. Du siehst gerade auch, weil wir zum ersten Mal einen Videochat machen, dass ich mir wirklich aufschreibe, dass wir es machen. Ja, ich habe auch immer noch eine Klammer offen, die ich mit der Anmoderation eröffnet habe und immer noch nicht abgeschlossen habe. Die werde ich jetzt aber das ist doch gut. Das ist doch immer naja, gut, aber dass wir ein bisschen abschweifen. Wir müssen ja zurückkommen. Dass wir mal ein bisschen freestylen. Nee, dass wir jetzt mal nicht ein Sendungsbuch halten, was wir jede Woche 10 Tage lang vorbereiten. Ja. Also, Stefan ist 21 geworden. Damit beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Happy Birthday. Wo führt es hin? Ja. Wie wird er sich verändern? Wie wird er sich als Mensch verändern? Er trägt seit neuerdings Bart. Ich habe ihn aber nicht so richtig. Vor 2 Tagen in einem relativ ernsten Gespräch mal zur Seite genommen und gesagt so, hey, lass das mal lieber mit dem Bart. So, das ist vielleicht nicht so deins. Wer hat sich danach rasiert, aber sofort. Er kam nach Hause und hat sich sofort rasiert, weil ich nur darauf warte, bis jemand sagt, Und dann gehe ich sofort nach Hause und mache das weg. Das ist auch ein T-Shirt, wenn jemand zu mir sagt, das T-Shirt sieht nicht gut aus, dann mache ich auch sofort, schmeiße es weg. Ich habe mir jetzt tatsächlich, also wir sagen mal Versäumnisse, ne? Und da ist bei mir ein großes Thema natürlich Mode. Also Mode habe ich wahnsinnig viele Versäumnisse gemacht. Und es ist ein Problem, wenn du zu einem gewissen Alter ganz kurz, nicht so ich finde Versäumnis setzt voraus, dass du irgendwann mal die Kurve gekriegt hast. Und ich möchte nicht, dass du bei diesem Thema denkst, dass du die Kurve gekriegt hast. Ich trage gerade Jogginghose und ein Rocket Beans T-Shirt. Das ist gerade mein Ensemble. Nochmal, wie gesagt, wir gucken uns gerade an. Kriegt ihr alles nicht mit? Das alles ist gerade in eurem Kopf. Und er hat ein weißes Rocket Beans T-Shirt an. Hat eine Jogginghose an, eine dunkle. Kann man sagen, so geht man durch. Er trägt keine Schuhe und keine Socken. Ja. Gar nichts. So gar nichts. Okay. Und das Problematische, sage ich mal, an Lebensentwürfen sind ja immer die harten Brüche. Na, also wenn du von jung auf irgendwie ständig, dann kaufst du dir mal eine etwas coolere Jacke, eine etwas coolere Hose und dann geht es so langfristig rein. Aber wenn du merkst, oh shit, ich bin 24, sitze jetzt hier, weine in mein Müsli und habe einen schlechten Modegeschmack. Du hast ja auch nicht das Selbstbewusstsein, ab morgen einfach irgendwie in coolen Klamotten rumzulaufen, weil dann alle sagen würden, was ist denn da los? Und dann ziehst du auf etwas Aufmerksamkeit, worauf du keine Aufmerksamkeit ziehen möchtest. Weil du kannst jetzt nicht einfach irgendwie... Ja, das dauert mir zu lange. Ich gucke, wie ich aussehe. Wir werden mal kurz. Ja. Wir werden mal kurz. Ich habe auch eine Jogginghose. Oh, die Jogginghose, aber die graue. Oh, eine kurze Jogginghose. Ja, und Socken dazu. Okay. Und natürlich ein Nikolaus-T-Shirt, wo ich das Motiv nicht kenne. Ich kenne das Motiv. Also aber ganz kurz, das heißt, du trägst schon mal doppelt so viele Kleidungsstücke wie ich. Ich gehe mal davon aus, dass du eine Unterhose anhast. Ja, klar. Die habe ich nicht an. Das heißt, ich habe nur T-Shirt und Jogginghose an. Kannst du mir zeigen vielleicht, dass du keine Unterhose an hast? Nein, auf keinen Fall. Er hat sich wieder hin. Er hat sich wieder hingesetzt. Er hat es nicht gemacht. Das heißt, du bist schon mal doppelt so gut ausgestattet. Du würdest in einem Strip-Poker-Spiel schon mal doppelt so lange durchhalten wie ich. Ich habe eine Brille instant verloren. Ich habe auch eine Brille auf. Ich glaube, Brille zählt nicht bei. Weiß ich nicht. Das ist dann wieder klassisch bei Strip-Poker, wo die Mädchen dann anfangen, die Ohrringe rauszunehmen. Wo ich dann sage, fuck it, wir haben Regeln, Melissa. Wir haben Regeln aufgeschrieben. Du kannst, nicht dein Gebiss rausnehmen, Melinda. Das geht nicht. Genau. Ist das eine Hüfte? Verdammt nochmal. Du kannst deine Perücke nicht abnehmen, weil du eine Schemo hast. Das geht nicht. Das einzige Mädchen mit einem Holzbein geht völlig selbstbewusst in die Strip-Poker-Runde und sagt, okay, Jungs, lasst uns loslegen. Auf jeden Fall, das geht nicht. Man kann nicht die Ohrringe ausziehen, es funktioniert nicht. Fick dich, Melissa, ohne Witz, fick dich. Müssen wir alle mal einladen. Melissa, Gizmo, diese ganzen Namen, die Benno, wir immer, ja, Buffolef, immer mal wieder Schmiesel, aufnehmen. Wolkenköpfchen, die müssen alle mal kommen. Nein. Ja, du hast eben mal unseren YouTube-Channel. Du hast dieses immer noch. Oh ja, das habe ich mir tatsächlich. Du hast immer noch nicht Full Circle gebracht. Ja, ich weiß schon. Du hast immer noch nicht Inner Circle gebracht. Wir lassen den Scheiß Circle gesagt. Lebenswandel. Oh. Wir waren gerade beim Thema Lebenswandel waren wir gerade. Ja. Du hast gesagt, ich habe jetzt einen Bart. Ich trinke auch neuerdings Kaffee morgens. Einfach, ich bin einfach ich habe auch angefangen, Kaffee und zu trinken. Und das ist ja diese, habe ich schon ganz oft gesagt, ich bin so ein Phasenmensch. Ich muss einfach mal so Phasen durchmachen. Und jetzt gerade habe ich so eine Coffee-to-go, 3-Tage-Bart-Phase, wo ich mich ein bisschen gehen lasse. Aber es wird nie so richtig cool und nie selbstbewusst. Das ist so mein Ding. Jetzt ist du dran. Ich habe jetzt tatsächlich auch angefangen, Kaffee zu trinken. Ich werde es aber, glaube ich, wieder lassen, weil es einfach nicht funktioniert. Ich finde es auch so schwer einzusteigen, weil man nicht erstmal das ganze Wissen drauf schaffen muss, was regelmäßige Kaffeeträger alles schon haben. Da muss man ja erstmal aufschauen, schmeckt der jetzt gut? Ist das jetzt ein guter Kaffee? Das ist tatsächlich genau wie du Punkt. Neulich, als wir uns zum ersten Mal, da kam jemand ins Büro rein und meinte, hey, wollt ihr, Flo und den Stefan, wollt ihr auch was von der besten Kaffeerösterei Kölns haben? Und wir so, yeah, klar, warum nicht? Und dann kam der rein, wir haben den getrunken, vom besten Kaffeeröster Kölns, Deutschlands, whatever. Und wir trinken den und denken uns so, ist das jetzt gut oder ist es nicht gut? Tatsächlich, weil man weiß ja auch nicht, bei Kaffee ist ja auch so ein Ding, also ich glaube, ich habe generell Probleme mit Dingen, die unterschiedliche Qualitäten haben. Ne? Also gerade bei Alkohol ist es ja so und bei Kaffee ist es so. Es gibt ja guten Wein und schlechten Wein, es gibt guten Kaffee und schlechten Kaffee. Das heißt, immer wenn du Kaffee oder Wein trinkst. Es gibt gutes Marihuana, es gibt schlechtes Marihuana. Ja, ja, auch natürlich. Aber ich glaube, da ist der Unterschied nicht so hoch. Das klingt aber sehr wissend gerade. Bist du so ein Drogentyp? Also wenn du dann zum Beispiel Kaffee trinkst. Bist du etwa so ein Drogentyp? Wenn du dann zum Beispiel Kaffee trinkst, dann weißt du nicht, mag ich einfach nur keinen Kaffee oder ist das jetzt schlechter Kaffee? Und diese Frage kann dir niemand beantworten, weil du den Geschmack ja auch nicht entwickeln kannst. Und ich glaube, das ist bei vielen Sachen so, zum Beispiel dieser Klassiker, so Alkohol reinkommen, ne, Bier muss man sich erst angewöhnen, dass es einem schmeckt. Das glaube ich, ist bei allen Sachen so, dass auch der erste Comic, den du gelesen hast, fandest du auch scheiße. Aber dann beim dritten Comic dachtest du dir, okay, gut. Das erste Mal, als du einen Podcast gemacht hast, dachte ich mir auch, Stefan Titze, das führt zu nichts. Aber man muss halt reinkommen. Man muss genießen, auch erst lernen. Und aber ich glaube, mit Kaffee lasse ich es jetzt. Ich breche diesen Lernprozess ab und mach's nicht. Apropos, ich wollte noch was sagen. Weil nämlich, nein, ich will ein bisschen auf die Community eingehen. Die Community Service steht. Ja, die haben uns geschrieben, was ich ja auch immer schon gesagt habe, die haben uns gesagt, dass der YouTube-Channel down ist. Und ja, haben gesagt, wollt ihr das nicht ändern? Aber das Ding ist, wir haben den noch nie, haben wir den gepflegt. Wir wissen nicht, das hat ein anderer für uns gemacht. Wir wollen jetzt erstmal einfach alle mal klären, auch @romdomsi schreibt, wieso seid ihr nicht mehr auf YouTube zu finden? Ist das so eine Art Zielgruppenmanagement-Maßnahme? Nein. Es gab anscheinend einen Fan, der für uns einen YouTube-Channel aufgemacht hat, der das Podcast UFO hieß und unsere Folgen als YouTube-Video hochgeladen hat. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Wir haben nicht mal mitbekommen, dass wir wären auch cooler gewesen, hätten es das YouTube-UFO genannt. Ja, genau. Wir haben das YouTube-UFO. Das ist unser offizieller Channel, das YouTube-UFO. Könnt ihr schon mal direkt abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und auf jeden Fall, alle Fragen dazu können wir nur mit einem irritierten, skeptischen Schulterzucken beantworten, weil wir keine Ahnung haben. Wir haben, glaube ich, nicht vor, die Folgen auf YouTube hochzuladen. Allerdings zum Thema Vertriebsweg wird sich in den nächsten Wochen gibt es noch eine Überraschung, weil wir eventuell eine neue Form des Vertriebes haben. Ich sag nur, schaut mal in den Himmel, ob ihr da was lesen könnt. Ich sag nur, das Logo ist ein bisschen so wie das von Skype und ist ein Konkurrenzprodukt zu Spotify. Und wenn ihr euch von Spotify melden wollt, dann tut das doch mal bitte, weil wir wollen eigentlich viel lieber zu euch. Und auf jener Seite sind wir vielleicht auch bald zu finden. Also, Stefan Titze eröffnet ein neues Lebenskapitel. Er erschlägt den großen Wälzer von Stefan Titzes Leben auf, Staub fliegt überall rum und er liest die erste Zeile, was könnte passieren. Und ich habe gemerkt, dass bei dir sich so eine gewisse Exzentrik eingeschlichen hat, mein Lieber. Gute. Ja, da hat dir mal jemand. Was meinst du denn damit mit Exzentrik? Ein exotisches Haustier. Der Kampffisch. Als nächstes ein exotisches ganz kurz, Fortbewegungsmittel. Werden wir ganz kurz. Ja. Erst wenn das alles Projekte, die von meinem armseligen Leben ablenken sollen. Das ist meine, sagt der Therapeut, und das sage ich mir selber. Neben diesen exzentrischen Haustieren, die Stefan Titz in seinem Leben hat, kommt jetzt der nächste Schritt, exzentrisches Fortbewegungsmittel. Bitteschön. Es ist so, ich bin sehr interessiert, ich bin nicht mehr interessiert am Laufen. Ich möchte einfach nicht mehr laufen. Ich möchte das Gehen einstellen. Es gibt dir nichts mehr. Ja, es ist so, ich fahre U-Bahn relativ lang und das neue Studio liegt halt wahnsinnig weit weg von dieser U-Bahn-Station und man muss sehr lange gehen morgens. Da habe ich keine Lust drauf. Ich will einfach wieder ein bisschen ausschlafen können und wieder ein bisschen später los. Und dann bräuchte ich irgendwas, womit ich diesen Weg überbrücken kann. Aber da gibt es doch nichts. Du musst doch laufen. Oder? Es gibt doch keine andere Fortbewegungsmittel als laufen. Lassen wir das altmodische Fahrrad mal beiseite und konzentrieren uns auf die coolen, das futuristischen. Kickboard. Ja, ich finde, beim Fahrrad fehlt auch der Comedy-Aspekt. Online-Skates. Du hast diese coole Haltung auf dem Fahrrad. Das ist alles mir zu wenig Comedy. Und dann gibt es dieses coole Einrad. Es gibt ein Rad, wo links und rechts kann man, das sind elektrisch, nennt sich One Wheel oder weiß ich nicht, wie man das noch nennt, ganz viele verschiedene Namen im Internet jedenfalls. Und du hast rechts und links kannst du deinen Fuß draufstellen, du hast ein großes Rad in der Mitte lehnst sie nach vorne, funktioniert wie ein Segway und du kannst dementsprechend dann fahren. Es geht sogar sehr schnell, du kannst über sämtliche Untergründe fahren und ich habe mir das bestellen wollen, aber der Hersteller hat mir relativ schnell zurückgeschrieben, wir verkaufen diese Produkte einfach nicht mehr. As barely people need it. Also, so eine perfekte Antwort ist. Ich finde es so geil, immer, ich finde es immer cool, wenn Leute so aus diesem PR-Marketing-Sprech rausfallen. Das ist so, so großartig. Nicht, es ist nicht ausverkauft, es ist nicht zu gut, sondern, well, people don't need it. Einfach ganz offen. Ja, das Produkt war nicht so gut. People, Leute brauchen es nicht. Leute haben Beine. Ja, vor allem, normalerweise bei Produkten ist ja das Problem, dass die Leute es nicht wollen. Also, they don't want it. Aber hier, they don't need it. Sie brauchen es einfach nicht. Sagte der Top-Hersteller dieses Ding. Es ist ein Hersteller, der hat sich nur auf diese One-Wheels konzentriert. Und er schreibt mir zurück, as barely people need it. Ich finde nur so ein Trauer-Smile dahinter. Barely ist auch geil. Ja, kaum jemand braucht es. Und das ist schon mal ganz geil in der Konzeptphase. Es brauchen es einfach nicht. Wer braucht es denn? Also, wer braucht Coca-Cola? Niemand braucht es. Das ist einfach gut, dass sie auch komplett den Effort aufgegeben haben, gar keinen Ehrgeiz mehr in irgendwas stecken, einfach sagen, nein, wir machen es einfach nicht mehr. Ja, dass sie es zumindest wollen, wenn sie es schon nicht brauchen, aber einfach zu sagen, es braucht man nicht, also auch so dieses Eingeständnis, ja, unser Produkt braucht niemand. Und da hast du dann aufgegeben, oder? Ja, wie? Da hast du dann deinen exzentrischen Weg aufgegeben. Ich frage mich aber auch, woher dieses Eingeständnis von denen kommt. Vielleicht war es einfach so ein Lost in Translation einfach. Und die wollten dann was ganz anderes sagen. Naja, und dann habe ich diesen Hersteller nochmal gecheckt und der stellt etwas anderes her. Der hat sich ja spezialisiert auf etwas, was Leute definitiv brauchen. Und zwar Pogo-Sticks. Ist es ein Segway ohne, ja gut, wie nennt man das? Stab. Ohne diesen Lenkstab, den man in der Hand hält. Einfach nur das Board. Einfach so ein Hoverboard-ähnliches Gefährt mit zwei Rädern und das ist wahnsinnig cool, ist wahnsinnig schnell und in Deutschland wahnsinnig teuer, aber ich habe, wie gesagt, den Hersteller kontaktiert und habe es von 1.800 Euro auf 170 runtergehandelt, weil es wohl das Beste ist, was mir jemals gelungen ist. Weißt du, was ich dazu sage? Fehlkauf! Einfach mal ein improvisierter Fehlkauf-Jingle, weil diese ganze Story von vorne bis hinten ist einfach die klassische Stefan Tietze Origin-Story. Du hast richtig gesagt. Fehlkauf. Ja, nee, das Ding ist aber auch, es war halt relativ seriös, bis zu dem Zeitpunkt, wo mir aufgefallen ist, dass es nicht so ganz seriös ist, als ich Angst bekommen habe nämlich. Und dann kam der Punkt, wo sie mir halt nicht mehr zurückgeschrieben hat. Das waren so kleine Dinge, die mir dann aufgefallen sind. Zum Beispiel, die hat mir nicht mehr zurückgeschrieben, seitdem ich das Geld überwiesen habe. Ich musste doppelt so viel Geld überweisen. Ich musste komischerweise doch 1.800 Euro überweisen. Nee, den Rest kriegst du dann später wieder zurück. So Dinge wie Telefonnummer, war grau unterlegt mit versteckt, also nicht sehbar. Fax versteckt, Adresse versteckt, Name der Firma. Gut. Versteckt. Schwer auszusprechen. Zu schwer auszusprechen. Ja, mal gucken, was daraus wird. Aber es ist halt, ich bin mit dem PayPal, Käuferschutz abgesichert. PayPal, ihre sichere Art zu bezahlen. Und deswegen habe ich eigentlich nicht so viel Angst. Ich bin relativ zuversichtlich, meinen exzentrischen Vorbewegungsstil. Aber jetzt mal ganz kurz. Lass uns doch mal ein bisschen Psychotherapie spielen. Warum, woher kommt das? Ich lehne mich mal kurz auf seine Couch. Ja, also, Herr Tietze, ich habe gemerkt, Sie versuchen in letzter Zeit sich selbst so diesen exzentrischen Hauch zu geben. Sie sind nicht jemand, der nicht mit dem Fahrrad zur Schule kommt, sondern Sie kommen auf diesem komischen Hoverboard. Ihr Tandem benutzen Sie kaum noch. Ihr Tandem, wo Sie hinten extra diesen riesigen Teddybären draufgeschnallt haben. Sie machen die Hausaufgaben nicht mehr. Damit es nicht so aussieht, als würden Sie ganz allein durchs Leben gehen. Was ist da passiert? Sie haben sich aus Tennisbällen Schuhe gemacht, auch die benutzen Sie kaum noch. Was ist da los? Warum haben Sie immer das Bedürfnis, aus der Reihe zu tanzen? Fühlen Sie sich etwa so uninteressant, dass Sie das mit irgendwelchen Gegenständen Nein, ich habe einfach müssen? Die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass ich einen sehr geradlinigen Lifestyle geführt habe. So einen sehr standardmäßigen Lifestyle. Und ich will einfach so ein paar Dinge, wo man sagt, ach, das ist der mit dem Segway. Das ist der mit dem lustigen halben Basketball auf dem Kopf. Das ist USP, ja. Das ist der, der die ganze Zeit mit der C3PO-Maske rumläuft. Ich will so ein bisschen irgendwas, dass man was, ja, nicht USP, so ein paar Dinge, wo man sagt, okay, das ist eher so der exzentrische Typ. Das ist so der lustige Fortbewegungsmitteltyp. weiß nicht, irgendwas, mal gucken, was Leute ich verstehe daraus, das ganz genau. Ich habe genau das gleiche Bedürfnis und ich habe auch noch kein Alleinstellungsmerkmal gefunden, was mich so wirklich raushebt. Wahnsinnig schlechte Kleidung, wahnsinnig schlechten Gesichtsbehaarung, wahnsinnig hässliches Gesicht, wahnsinnig fettige Haare, die ohne Frisur da sind, wahnsinnig schlechte musikalische Talente, wahnsinnig lange Fingernägel, ja, ist ja gut. Wahnsinnig ungepflegte Füße, sehe ich gerade. Wahnsinnig seltsamen Kleidungsstil, habe ich schon gesagt, aber ich muss einfach zweimal nennen, weil es unfassbar furchtbar ist. Dann dieser unfassbare der Mundgeruch, dieser beißende Mundgeruch. Aber es ist ja tatsächlich, also da das ist ja wieder, sind wir wieder beim Thema Versäumnisse. Ne? Also du hast das Gefühl, du hättest versäumt, dir eine eigene Persönlichkeit zu bauen und musst das jetzt irgendwie mehr oder weniger forcieren, zu sagen. Nee, es ist weil, auch Teil der Persönlichkeit. Ganz gut, nein, aber da sind wir doch beim Thema Hipster. Also man versucht sich ja immer durch Dinge zu identifizieren, aber es muss ja irgendwie ohne, also es darf kein Effort sagen. Man darf nicht sagen, oh, ich habe mir jetzt diese Tweetjacke gekauft, um extrovertiert auszusehen, um das komisch auszusehen. Das unterstellst du mir ja gerade. Der Hipster, ja genau, das unterstelle ich dir. Der Hipster möchte ja so aussehen, als wäre das alles zufällig, als hätte er das zufällig im Keller von seinem Opa gefunden und das ist alles nicht konstruiert. Also eine Persönlichkeit darf nicht konstruiert sein. Aber ich gebe nicht so viel Geld aus, um mir was zu konstruieren. Ich habe einfach Bock, auf diesem Ding rumzufahren. Also ich glaube, das ist so tief in meinem Herzen, wünsche ich mir dieses Gerät. Dass ich nicht glaube, dass es Teil einer aber hast du da wirklich Bock drauf oder ist es nur ein vorgeschobenes Interesse, um irgendwie rauszustechen? Nee, ja, damit Leute sagen, oh, du bist interessant. Damit, falls du mal irgendwie ein junges Mädchen auf der Straße triffst, dass du dann mit ihr was zu reden hast. Zu sagen, hey, oh, das ist ja interessant. Du bist ja ein cooler Typ. Du hast ja so dieses komische Fortbewegungsmittel. Und so wird das Gespräch nicht laufen. Es wird eher so laufen wie, oh mein Gott, dein Gesicht ist weg. Du bist in diesen LKW einfach reingefahren, weil du nicht stoppen konntest auf deinem seltsamen Free-Segway-Thing. Warum trägst du keinen Helm? Warum kriegst du keine Schoner in der ersten Woche, wo du diesen Ding fährst. Aber jetzt mal ganz kurz. Wir bewegen uns ja hier im Thema Fortbewegungsmittel. Und Fortbewegungsmittel wurden schon immer zu einem einzigen Zweck. Ich habe ja keine Lust mehr drauf. Nein, warte. Fortbewegungsmittel wurden immer zu einem einzigen Zweck konstruiert, und zwar um Frauen aufzureißen. Man kauft sich ein Auto und ein cooles Auto primär, um damit Frauen abzuschleppen. Ist das nicht, ich kann dir nicht glauben, dass das nicht zumindest ein gewisser kleiner Teil dieser Kaufentscheidung auch ist, dass du besser bei Frauen ankommen möchtest. Man muss dazu sagen, dass diese Dinge wahnsinnig uncool aussehen. Man sieht darauf wahnsinnig unattraktiv aus, weil man diese ganze Zeit diese wartende Haltung einnimmt. Also man ist nicht wie auf dem Fahrrad und bewegt sich dabei und trampelt. Oder wie ein Jogger, der sich die Arme so hochnimmt. Der die Arme so hochnimmt und immer so wackelt. Und so. Man ist einfach in so einer wartenden, abwartenden Haltung. Die Arme hängen einfach so herab an einem Körper. Die hängenden Arme sind das größte Problem. Und irgendwann ist man einfach da. Man steht plötzlich an einem Ort und dann steht man die ganze Zeit und plötzlich ist man an seinem Ziel. Das ist vor allem, man wartet durch die Gegend. Man wartet. Das ist der einzige. Man wartet halt so lange, bis man am Ziel ist und man macht nichts. Man steht und irgendwann ist man da. Ja, aber diese Erkenntnis hatte ich auch, weil ich bin nämlich immer Snowblades gefahren. Das sind so ganz kurze Ski, die sehr einfach sind zu fahren. Und ich dachte mir, ich wäre total der coole Typ. Allerdings, du hast ja nicht irgendwie beim Skifahren Stöcke in der Hand oder sowas, sondern du stehst einfach nur da. Und ich habe mal aus dem Lift jemand anders gesehen, der Snowblades gefahren ist. Und der sah halt einfach so aus, als steht er einfach kerzengerade und fährt einfach so den Berg runter. Mit einem völlig starren Gesicht, völlig ausdruckslos, ja, wie so eine Schaufensterpuppe. Wo das Gesicht auch sagt, nee, das mache ich nie wieder. Ja, aber man muss auch die Körpersprache, man muss irgendwie zumindest in die Hocke gehen oder so die Arme einfach vorne nehmen und so eine coole Pose haben. Wenn du das nicht hast, das wirkt einfach seltsam. Ich bin auch schon sehr groß. Die Bewegung ohne Dynamik, kann man sagen. Ich bin ja so schon sagen. Sehr groß und sehr lulatschig. Ja, du bist ja noch ein Stück größer. Ja, ich bin noch ein Stück größer, noch 20 cm größer. Und es wird nicht dazu beitragen, dass irgendwie ich attraktiver werde und dass Frauen mich ansprechen, außer wenn ich mal wieder irgendwie einen schweren Verkehrsunfall konstruiert habe, weil ich auf diesem Ding halt rumgefahren bin. Was, muss man dazu sagen, keine Straßenerlaubnis hat. In Deutschland. Aber ein Stefan Titze braucht keine Straßenerlaubnis. Braucht keine Straßenerlaubnis, richtig. Sehen Sie die Straßenverkehrsordnung? Die liegt da hinten im Mülleimer. Im Mülleimer. Zum Thema Versäumnisse. Ja. Und zwar habe ich damals in der Folge, wo du dein Stand-up gemacht hast, habe ich gesagt, ich werde in der nächsten Folge, werde ich das Ganze reviewen und sagen, das hat mir gefallen, ich werde Tipps dazu geben, ich werde sagen, was mir schon gefallen hat, was nicht funktioniert hat, meiner Meinung nach. Und das hab ich versäumt, einfach. Und das wollte ich nur sagen. Ich wollte es nicht jetzt machen, ich wollte es einfach nochmal sagen. Nee, ich wollte es machen, gerne. Wollen wir kurz drüber reden nochmal? Oder? Ernsthaft? Ja, ich habe mir ein bisschen was vorbereitet. Ja, dann lass mich kurz, dann bin ich kurz gleich wieder da. Was macht er? Er hat es gehört und ist rausgegangen plötzlich. Weinend. Und jetzt steht er vor der Tür und schreit in sein Kissen. Ich sehe gerade, Flo, ich habe jetzt einen blanken Blick auf Florentins Kinderzimmer. Und ich kann nicht so viel sagen. Es steht ein iMac, ein großer 27 Zoll iMac da. Man denkt, cooler Typ, hey, der, wow, der gibt Geld aus für technische Sachen. Aber direkt dahinter ist halt das Schwert. Das macht viel kaputt. Direkt dahinter, direkt im Blickfeld des iMacs, zeigt einem das Schwert. Na, okay, ich habe mich geirrt. Davor ist eine Art Jacke zusammengeknüllt. Davor ist der Stuhl, auf dem man sich befindet, zu sehen. Und jetzt ist er wieder da. Jetzt kommt er wieder. Okay, jetzt ist er wieder da. Okay. Was musstest du genau jetzt machen? Ich musste ganz kurz nach dem Rechten sehen. um es so allgemein wie möglich zu halten. Ich finde es auch toll, weißt du, bei dem Thema Versäumnisse dachte ich mir am Anfang, das wird eine richtig emotionale Folge. So, was haben wir in unserer Jugend verpasst? Bereuen wir es, dass wir erst seit 2 Wochen überhaupt mit Frauen anfangen, Kontakt zu haben? Was bereuen wir? Ja, ich dachte, das wird so eine richtig emotionale, ernste Folge. Und was passiert? Stefan Titze dreht das Thema knallhart um in ich kritisiere Florentin Wills Comedy-Auftritt. Ja, das ist auch so. Okay, gut, ja, dann leg los. Auf geht's. Die Leute können sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern. Sollen wir den nochmal einspielen jetzt? Nein. Ich glaube, wir sind relativ unterschiedlich. Also ich glaube, wir sind jetzt gerade relativ gleich so, aber wir sind unsere Vergangenheit war nicht unbedingt gleich. Also können wir gleich nochmal gerne noch zurück zu sprechen kommen. Wir haben andere Sachen versäumt, glaube ich. Also ganz kurz, in der Podcast-Folge Maxi Stettenbauer, ganz am Ende, in den letzten 10 Minuten könnt ihr meinen ersten Versuch eines Stand-Up-Auftritts hören. Ich habe 5 Minuten geschrieben und Stefan Titze kritisiert jetzt, 4 Folgen später. Geil. Richtig gut. Ich hab's versäumt halt, wie gesagt, aber das ist das Thema der Sendung. Ich wollte eigentlich so ein lockerflockiges Gespräch mit dir darüber aufbauen. Und zwar finde ich, dein Opener war ja nicht vorhanden. Also es kam, du wolltest halt auf diese Frauenfußball-Thematik zu sprechen kommen, Blindenfußball, ja. Entschuldigung, aber liegt ja sehr nah beieinander, oder? Du wolltest ja relativ schnell dann auf diese Blinden-Thematik zu sprechen kommen, was natürlich ein sehr schwieriges Setting ist, um es als Opener direkt zu etablieren. Und deswegen hast du halt den ersten Satz. Das stimmt. Ich hatte weder einen Opener noch einen Closer, das habe ich aber davor auch gesagt. Ich habe kurz bevor ich angefangen genuschelt, ich habe keinen Anfang, kein Ende. Deswegen dachte ich, ich hätte das damit auch ganz gut erledigt. Jeder erste Buchstabe deiner Gags ergeben insgesamt zusammen. Ich habe keinen Opener und keinen Ende. Ich habe tatsächlich hier den Setup mit Textform vor mir. Also ich kann auf alles nochmal genau eingehen. Okay. Wie gesagt, du brauchst sehr lange, um auf eine okaye Geschichte einzugehen. Da haust du dann gute Gags raus und dann kommt plötzlich dieses, das Spiel ging 7-0 aus. Aber who cares? Also diese Blindenfußball-Thematik, die nimmst du gut auseinander. Da bist du dann ein sehr feiner Observational Comedian. Und du gehst richtig ins Detail. Und dann denkt man, wow, was passiert jetzt? Und dann sagst du so komische Details haust du manchmal raus, die du, glaube ich, einfach nicht brauchst. Okay, nehme ich raus. Ich dachte, die Idee ist, dass man so ein bisschen aufbaut, dass das Spiel schlecht lief und deswegen der Trainer nochmal richtig Kritik übt. Dann sag das aber, dann sag es direkt. Kann raus. Dann fängst du auch drauf, hinzuleiten auf diese Drücker-Anekdote. Habe ich sie mal genannt, wo du über einen Ampeldrücker sprichst. Dieser finde ich relativ ziellos und schwach. Okay. Das Subway-Ding finde ich auch relativ wirr und das Pluto-Ding auch. Also der Mittelteil finde ich komplett. Da hast du zwar immer mal gute Gags da drin, aber ich finde, du musst dir überlegen, das ist eine grundsätzliche Frage, erzählt man Gags nacheinander und ist dann fertig mit dem Thema oder will man halt der Observational Louis C.K.-Comedian sein oder Jerry Seinfeld, der halt wirklich dann ein Thema komplett auswringt und komplett auf alle Facetten des Themas eingeht und dann fängt man ja auch an, über Dinge zu sprechen, über die noch niemand anders vorgesprochen hat. Oder ob du einfach einen Gag machen willst. Und wenn du einen Gag machen willst, wo du meinst, das Thema trägt dadurch, und das Thema ist quasi relevant genug, allein weil der Gag da drin ist, der eine gute Gag, dann kann man das so machen. Aber ich glaube, es sollte eine Mischung sein. Also ich habe versucht, einzelne Dinge zu bauen, aber halt auch die. Vor allem ist es halt schwierig, weil ich beschreibe halt diesen Ampeldrücker erstmal lange und ich dachte, das ist so ein Ding, wo ich den Zuschauer vielleicht mit reinkriege, weil ich glaube, ich dachte zumindest, das wäre ein Phänomen, das viele Leute kennen, dass wenn sie eben, also auch dieses, ne, dieses ein bisschen, es gibt immer einen Deppen, der, Ja, wenn eine Gruppe Leute warten an der Ampel und es gibt immer einen Trottel, der rumdrückt, obwohl es gar nichts zu drücken gibt. Da dachte ich schon mal, okay, das ist so ein Pfad, auf den folgen mir die Leute. So. Ein Depp in der Gruppe und vielleicht kennen das auch Leute, dass sie auch selber schon mal dieser Depp waren oder dass sie das schon mal gesehen haben. Und dann dachte ich mir, dass bei vielen Leuten so ein, kenne ich, Moment angeht. Und dann beschreibt man eben ein bisschen, wie er da rumdrückt, ohne dass es was bringt. Und die Pointe ist dann, er drückt da rum, obwohl es überhaupt nicht mal einen Knopf gibt, auf den man rumdrücken kann, genauso wie mein erstes Mal lief. So, das ist dann die Pointe, die natürlich fast ein bisschen falsch rum ist, weil man wahrscheinlich das gar nicht so direkt verbindet. Aber es ist halt einfach die. Es ist nicht so willig. Na, es liegt nicht so willig nah, dass man. Man müsste es vielleicht andersrum machen, so von wegen, hey, wenn ihr wissen wollt, wie mein erstes Mal war, im Grunde so wie diese Ampeldinger, man drückt da rum, obwohl es da nicht mal einen Knopf gibt. So, dann wird es vielleicht ein bisschen. Es ist so schon relativ weit entfernt, weil man erstes Mal ist ja nicht schlecht für den Gag. Auf Knopf drücken verbinden ja, würde. Ja, für den Gag ist es ja nicht schlecht, dass es da sehr weit weg ist, eigentlich, aber ich finde, er ist noch nicht so ganz gerade. Da muss man vielleicht noch ein bisschen dann feilen. Nee, aber ich weiß noch nicht genau, wie man das reparieren könnte, weil es halt. Weiß ich nicht. Aber ja. Dann fängst du halt wieder an, über die Tiere irgendwann zu sprechen, die Unfälle verursachen, was wirklich ein guter Closer auch wäre. Also diese Tiere, die durch Zufall irgendwie einen Zug entgleisen lassen. Bring mich zum Lachen. Dadurch die Statistik von ihrer Tierart versauen. Man sagt, Schildkröten töten im Jahr XY Menschen, aber dass mal eine dusselige Schildkröte hat einen Zug entgleisen hat lassen und dadurch in diesem Jahr alle Schildkröten total schlecht dastehen. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Leute, die das gerade hören und es nicht überskippt haben, auch schon den Stand-up gehört haben. Hätte man vorher vielleicht dazu sagen können, aber wir sind uns für den schlechteren Version haben wir es entschieden. Wir haben uns bewusst für die schlechtere Version entschieden. Ja, aber sonst hat es mir ganz gut gefallen. Das war meine Review, meine kurze. Es ist ja tatsächlich so. Dankeschön. Man kann ja mal sagen, dass wir Stand-up-Review. Man kann ja mal sagen, dass Stefan und ich uns jetzt endlich dazu entschlossen haben, den ersten Schritt zu gehen, unser erstes Mal gemeinsam zu haben. Und zwar werden wir das erste Mal ein live on stage Stand-up. Wir haben unsere ersten 5-Minuten-Slots Stage-Time in Köln. In einem Comedy-Club. Das erste Mal verraten wir noch nicht. Wir verraten das vierte Mal verraten. Aber wollen wir da nicht gleich ein Hörertreffen draus machen? Nein. Können wir doch echt direkt machen? Nee. Aber ich will, wenn ich scheitern will, dann vor meinen Hörern. Vor denen scheitere ich schon jede Woche. Deswegen, da bin ich es gewohnt. Das ist meine Comfortzone. Scheitern kann ich. Das ist kein Problem. Am 26.11. Weiß ich noch nicht, wie viel 11. Uhr. 11. Echt? Erst so spät? Sind wir im Comedy Club, im Boing Comedy Club. Boing, ist mir immer peinlich, wie ich das sagen muss. Weil es ist echt ein uncooler Name. Ich bin auf diesen Club aufmerksam geworden. Ich war zum ersten Mal da, da war es auch ganz cool. Und beim zweiten Mal war ich dann da, weil ein Kumpel von mir das da zum ersten Mal seine 5 Minuten hatte. Und das war echt furchtbar. Also das hat mich echt eine Woche lang runtergezogen, dieser Abend. Wo ich mir dachte, das willst du nicht, da willst du nicht auftreten. Aber das ist ja auch dann. Das ist immer sowas, wo man sich dann auch denkt, das ist ein bisschen zu blauäugig, das ist ein bisschen zu naiv, die denke. Man sollte es eigentlich trotzdem machen. Wenn man denkt, man kann das auch und man könnte vielleicht ein bisschen was dafür tun, dass es. Ja, ich bin vor allem ganz froh, dass wir jetzt diesen Termin haben, der ist unausweichlich und wir wissen, dass wir beide an dem Tag wahrscheinlich versagen werden. Und da haben wir jetzt lange Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und ich habe schon mal versagt beim Stand-up, deswegen ist es auch kein Problem für mich. Ich bin sehr gespannt auf deinen, tatsächlich. Ich habe echt vor, ein Experiment zu machen. Finde ich vielleicht nicht so schlecht, mal was ganz Absurdes zu machen. Zum Beispiel ein Stand-up, der in einem anderen Kosmos spielt. Wie zum Beispiel Star Wars oder Harry Potter. Also du tust so, als wärst du ein Stand-up-Comedian in Star Wars-Welt. Genau, ein Stand-up, der nicht in der in dieser Welt, in der wir leben, spielt. Weil hier wurde ja schon vieles gemacht. Wie viele Gags wurden schon gemacht in der heutigen Welt. Dinge laufen schief. Wurden Männer, Frauen und so. Warum nicht mal ein Stand-up-Programm in Star Wars-Kosmos zu machen und sich über lustige TIE Fighter aufzuregen? Warum sind die eigentlich so geformt? Warum sind die eigentlich haarförmig? Das wird auch etwa die Reaktion sein, die ich erwarte. Aber irgendwie sowas Experimentelles. Werde ich dann wahrscheinlich nicht machen, aber ich finde es Also statt fetten Witze machst du dann Jabba the Hutt Witze. Genau. So. Statt Rainer Kahlmund benutzt man dann immer Jabba the Hutt. Ist dann da immer kann noch man 1:1 immer noch mega schlecht, der Gag, aber ist halt. Statt Sebastian Idiati machst du einfach Chewbacca. So. Relativ einfach. Qui-Gon Jinn. Vielleicht hat er was mit Kindern. Qui-Gon Jinn ist der Pedo, oder was? I don't know. Wer ist eigentlich der Star Wars-Pedo? Es gibt doch in jedem Universum Pedo. Bei Herr der Ringe ist es Tom Bombadil. Wer ist es? Eindeutig Obi-Wan Kenobi am Ende. Ben Kenobi, Entschuldigung. Achso, Ben. Ben Kenobi, klar, wie der sich an den jungen Luke ranschmeißt. Bei Harry Potter ist es der Hausmeister. Und Hagrid natürlich. Und Dumbledore, der schwul ist. Und Dumbledore, ja. Das war auch der strangeste Move, der aller Geschichtenerzähler, oder? Dass man einfach 4 Jahre nach Abschluss der Geschichte so, übrigens, der eine war schwul. Ja. Okay. Ja. Aber so, alles klar. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Finde ich aber trotzdem die Podcast-UFO-Schallplatte ist wieder ja, bei null angekommen. Ja, ja, okay, dann schnagel ich dich mal auf ein neues Story fest. Du hast nämlich erzählt, dass du eine tolle Hemd-Anekdote hast. Hau die doch mal raus, Arschloch. Nee, will ich jetzt nicht. Ich würde gerne, ist es nicht krass, Leute? Wissenschaftsfreak. Wissenschaftsleute haben krass Sachen rausgefunden. Wasser ist auf dem Mars. Warum bist du eigentlich kein Weltall-Freak? Guck mal, das Poster da hinter mir. Ich interessiere mich nur für Pluto. Der Rest ist mir egal. Mit Pluto kann ich mich identifizieren. So. Das ist der ausgestoßene Planet, der trotzdem noch jeden Tag mit um die Erde, um die Sonne kreist. Aber er gehört offiziell nicht mehr dazu. Damit kann ich mich gut identifizieren. Mit dem Mars und diesen ganzen coolen Planeten. Das ist nichts für mich. Das sind so die Insider-Planeten. Das ist, mag ich nicht. Fühl mich mal ein bisschen in deinem Zimmer rum. Mach mal ein bisschen so follow me around. Also, wir haben hier meinen Schreibtisch. Okay. Der eigentlich okay, kein Schreibtisch ist, sondern mehr eine Ablage einfach. Du siehst, da Kleidung liegt drauf. Ich habe mal einen Screenshot gemacht für euch. Hier ist das Fenster. Das ist das Fenster. Wo kann man da rausgucken? Sieht man irgendwas? Irgendwas man kann rausgucken. Oh, tatsächlich ist hier. Warte mal, ich kann hier, muss hier leider ein bisschen was abstecken. Nee, ich kann es leider nicht abstecken, sonst ist das Mikrofon weg. Aber man kann hier tatsächlich sehen, in eine Event. Sieht man nicht. Ja, auf jeden Fall ist tatsächlich nebenan gerade eine Party. Hier ist so eine Eventhalle und da sieht man die bunten Lichter und die Musik hört man auch ein bisschen im Hintergrund. Deswegen, da ist immer Party nebenan, was tatsächlich sich ein schöner Kontrast ist zu meinem Leben, in dem überhaupt nichts passiert. Was immer ganz schön ist, dass man raussieht und man sieht die Partys. Und das ist ja tatsächlich auch wieder Thema Versäumnisse. Ich habe jetzt letztes Mal einen Ausflug in das Kölner, in das Berliner Nachtleben gemacht, weil ich ziehe wahrscheinlich bald weg aus Berlin und dachte mir so, Berlin, ja, war es. Und zwar nach Köln oder nach Amerika in unser geiles neues Haus, was wir für 200 Euro bekommen haben. Claire Danes, die Hauptdarstellerin von Homeland, war ja letztens bei Ellen DeGeneres und hat erzählt, wie sie ja in Berlin die Staffel Homeland gedreht hat. Und da war sie im Berghain und sie hat erzählt, so wie das Berghain ist und hat so versucht, das Berghain dem amerikanischen Publikum zu erklären. So, das ist riesengroß und es gibt Eis und alle tanzen nackt und so. Und diese krasse Berliner Club-Erfahrung. Ist das denn so eigentlich? Ich weiß nichts davon. Ich weiß echt, das ist also Mythos. Ja, und deswegen dachte ich mir jetzt auch, okay, ich muss Mordor auch ein bisschen in diese Berliner Clubszene hineinschmeißen. Und ich merke aber wirklich immer sofort, es ist überhaupt nichts für mich. Es funktioniert einfach nicht. Aber das ist so ein bisschen Versäumnisse, ne? Man wünscht sich immer, man wäre so ein cooler Typ, der auf Partys geht und in Clubs irgendwie Frauen abschleppt und da also irgendwie total drin ist und es total versteht. Aber letztendlich funktioniert es einfach nicht. Du denkst dir dann, okay, vielleicht die Frau gefällt mir, aber ich würde mich gerne mit ihr unterhalten. Aber es ist einfach wahnsinnig laut. Und dann sagt dein Freund, sagt, ja, wenn du auf einer Tanzfläche mit jemandem reden willst, dann mach Folgendes, dann gehst du denen hin und steck ihnen so deinen Finger halb ins Ohr, damit sie die Musik nicht mehr hören kann. Und dann kannst du gut mit ihnen reden. Da gibt es so eine Technik, dass man irgendwie so diesen Ohrlappen, also dieses Innere, was da so ein bisschen ins Ohr reinragt, dass man den so reindrückt und dadurch, dass man nichts mehr hört und dann kann man irgendwie so besser mit jemandem reden, weil man die Musik, so die Bässe so ein bisschen ausgefiltert hat. Und das ist halt mega awkward. Das sind fremde Menschen, das sind immer noch, auch wenn es ein schönes Mädchen ist, das ist einfach ein fremder Mensch, den du den Finger ins Ohr steckst. Ja, und vor allem ist es halt einfach mal 8 Comfort-Zone-Level über mir, halt so von wegen, eine Frau anzusprechen ist schon schwierig, aber direkt so hinzugehen, sie anzufassen und dann noch wirklich massiv in ihre Privatsphäre einzudringen, indem du den Finger ins Ohr steckst. Bitte wurde es geprankt. Es kann auch gut ein Prank sein. Komm, wir gehen abends mal mit Florentin feiern und dann sagen wir, der muss Frauen die ganze Zeit einen Finger ins Ohr stecken, damit er sie anspricht. Das ist auch mega unangenehm einfach. Und es ist tatsächlich, weil diese ganze Welt, du kannst ja mit Frauen nicht reden auf der Tanzfläche. Das heißt, dein Ziel ist es, die Frau abzuschleppen in wenigen kurzen, prägnanten Sätzen, die du ihr irgendwie ins Ohr brüllen kannst. Das heißt, es ist genau, jetzt geht ich bin Astronaut. Meiner Strategie, dass ich einfach Frauen weich labere und einfach so lange auf ich sie einrede. Ich habe ein Hundebaby. Bis sie irgendwann einfach keine Lust mehr haben. Das heißt, es funktioniert überhaupt nicht. Ja, genau. Vor allem, ich weiß noch nicht, was sind das dann für prägnante Triggersätze, die man Frauen ins Ohr brüllen kann, damit man dann irgendwie im Darkroom verschwindet oder was auch immer der nächste Level ist, was ja auch immer so ein Problem ist, so, wo führt das Ganze hin? Also ganz schrecklich. Aber da sind wir beim Thema Versäumnisse. Es gibt Dinge, die man mal gemacht haben muss. Irgendwann muss man aber auch feststellen, so, das ist einfach nichts für mich. So, Kriminalität und Clubleben ist einfach nichts für mich. Ich finde es gut, wie reflektiert wir sind. Wir wissen doch, warum viel schief läuft. Wir können es so nicht ändern. Das ist viel Leute wissen nicht, was schief läuft in ihrem Leben und ändern deshalb nichts. Wir wissen es, können es aber nicht ändern. Das ist so ein bisschen das Ding. Und wieder mal sind wir am Ende so eine Selbstmitleidsschiene eingeschlagen, wo ihr uns dann vielleicht wieder therapieren könnt in den Kommentaren. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn dann wieder steht. Ja, genau, schreibt mal Therapiekommentare, das würde mich jetzt echt freuen. Schreibt mal ein bisschen was uns aufbaut. Neulich wurde ich wieder auf Twitter angegangen von euch, dass ein Tweet nicht so ganz gut war. Ich meine, das hilft mir auch nicht, jetzt jede Woche mich hinzusetzen und grandios abzuliefern. Nein, es war ja nur eine einzelne Person. Die Person weiß schon. Er weiß, wer gemeint ist, nicht wahr? Marius, dummes Arschloch. Vielen Dank für diese Folge, Florentin. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst, gerne. Dass du dich wieder zu mir gesetzt hast. Immer gerne. Ja, vielen Dank auch an Stefan Titze für seine fantastischen Einwürfe hin und wieder. Und, was ist das denn für ein Scheißabgang? Nein, du moderierst mich gefälligst vernünftig ab. Du moderierst mich gefälligst ab, wie ich es verdient habe heute. Stefan Titze, meine Damen und Herren. Und freut euch auf nächste Folge, die wird fantastisch, denn wir haben einen fantastischen Gast. Wir haben sehr viel Angst vor diesem Gast und wir versuchen uns bestmöglich darauf vorzubereiten, damit das nicht wieder eine Gastkatastrophe-Folge wird. Deswegen, bleibt dran und hört, wenn euch die Folge nicht so gut gefallen hat, die abonniert jetzt noch nicht, sondern sagt, ich höre mir zumindest nochmal die nächste Folge an. Die wird, glaube ich, ein bisschen interessanter. Ja, interessant. Ist ein schmaler Grat, den müssen wir finden. Ich bin zuversichtlich. Ja. Ich nicht wir sind so gut vorbereitet. Alles klar. Macht's gut. Florentin. High-fiven wir uns nochmal virtuell. Ciao. Und dann geht's los, dann heben wir wieder ab. Mach's gut.